Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 119 des Gabelbissen Podcast. Ihr könnt euch sicherlich noch an die letzte Folge erinnern, oder? Da habe ich euch ja schon angeteasert, um was es in der heutigen Folge gehen wird. Könnt ihr euch noch erinnern? Nein? Gut, dann verrate ich es euch. In der heutigen Folge geht es um das Leinöl. Leinöl ist ein ganz, ganz spezielles Öl und da kann ich euch heute wirklich vieles darüber erzählen, weil ich muss sagen, das war sehr, sehr spannend, zu diesem Thema zu recherchieren, weil ich hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man so viel zum Thema Lein und Leinöl erzählen kann. In diesem Atemzug möchte ich auch mich noch gleich bei meinen Teilnehmern der Sprechgröstl-Abnehmgruppe bedanken. Sprechgröstl, wisst ihr vielleicht, ist ja mein zweiter Podcast, so ein nerdiger Personal-Podcast, also Personal-Podcast mit Nerd-Themen unter anderem. Und da haben wir auch eine kleine Abnehmgruppe und da haben wir so gesprochen über verschiedenste Sachen und da habe ich, glaube ich, von einem Gericht berichtet, das ich an dem Abend gekocht habe. Und einer meiner Teilnehmer hat dann gemeint, hast du doch Leinöl drüber gegeben? Habe ich gemeint, na, habe ich eigentlich nicht gemacht. Und wir haben also hin und her gesprochen und sind wir eigentlich zu dem Konsens gekommen, dass wir eigentlich nicht viel über Leinöl wissen. Und ja, dann habe ich gemeint, okay, ich verschiebe einfach das Thema für die 119 und mache in der nächsten Folge gerne was über Leinöl, weil es würde mich jetzt auch selbst sehr interessieren. Ja, und so ist es eben zur heutigen Folge dann gekommen. Also in diesem Sinne danke an alle Teilnehmer der Abnehmgruppe, dass ihr mir so ein spannendes Thema mehr oder weniger beschert habt, dass ich für euch dann alle recherchieren darf und somit jetzt auch erzählen. Noch kurz bevor es losgeht, wenn ihr irgendeinen Themenvorschlag habt, den ich in Gabelbissen mal behandeln soll, sei es irgendein österreichisches Gericht, eine österreichische Zutat, irgendeine österreichische spezielle Züchtung von irgendeinem Tier, einer Pflanze, was auch immer, dann könnt ihr mir das gerne über feedback@gabelbissen.at zukommen lassen. So, genug des ganzen Geplänkels, kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich dem Leinöl. Das Leinöl wird aus dem Samen des Flachses, so wird es umgangssprachlich genannt, oder auch Lein gepresst. Man kann es kalt als auch warm pressen. Leinöl hat jetzt einen sehr, sehr speziellen Geschmack. Er ist herb und teilweise auch ein bisschen nussig. Es ist ein Geschmack, der liegt wirklich nicht jedem. Also ich persönlich bin jetzt nicht so der Riesenfan des Leinöls. Gelegentlich sage ich, ja, ist es okay, aber so mein Lieblingsöl, muss ich ehrlich gestehen, ist es dann nicht das Leinöl. Weil ja, der Geschmack hat, wie gesagt, durchaus sehr, sehr speziell ist. Aber das Leinöl ist sehr, sehr gesund. Das hängt unter anderem mit dem sehr hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren zusammen. Dazu dann aber später einiges mehr. Es zählt somit zu den wertvollsten Speiseölen, die wir eigentlich in unseren Breitengraden kennen. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das möchte ich auch gleich am Anfang erwähnen, Leinöl darf niemals zum Braten verwendet werden. Also da ist es viel zu schade drum. Weil nämlich beim Braten gehen einfach die ganzen gesunden und wichtigen Inhaltsstoffe verloren. Idealerweise nimmt man dieses Öl zum Verfeinen diverser Speisen. Sei es jetzt Müsli oder Salate oder Suppen oder andere Gerichte. Also da kann man, sagen wir so, ist seiner Kreativität keine Grenze gesetzt. Ich würde sagen, beschäftigen wir uns mal geschichtlich mit dem Lein. Der Lein ist eine der ältesten Kulturpflanzen, die die Menschheit so kennt. Die ältesten archäologischen Funde von Leinsamenkörnern, die man gemacht hat, kann man datieren auf das Jahr, und jetzt haltet euch bitte fest, das ist nämlich wirklich gewaltig, das hätte ich mir selbst nicht gedacht, 7500 bis 6750 vor Christus, also vor Beginn unserer heutigen Zeitrechnung. Und zwar hat man das Ganze gefunden auf dem Gebiet des heutigen Irans. Auch die Ägypter nutzten übrigens diese Pflanze und die nutzten sie primär zur Herstellung von Brot. Erst später hat man erkannt, dass man beim Lein, also auch Flachs, die Fasern verwenden kann, dass man da Stoffe daraus weben kann, etc. Und als letzte Entdeckung bei dieser Pflanze zählt dann die Gewinnung von Öl. Das hat man erst wirklich viel, viel später erkannt, nämlich im Altertum. Und da hat man dann das aber nicht als Speiseöl verwendet, sondern das Leinöl war zunächst ganz einfach ein Lampenöl. Nach Europa hat der Lein erst etwas später seinen Weg gefunden. Und zwar datiert man hier Lein so circa auf Beginn des Ackerbaus. Genauer gesagt spricht man hier von der Zeit der Bandkeramikkultur. Unter dem Begriff versteht man übrigens die älteste bäuerliche Kultur der Jungsteinzeit in Europa. Und auch hier gab es wieder einige archäologische Funde, und zwar gehen die auf das Gebiet der Schweiz zurück. Und dort haben Archäologen, und das finde ich ja wieder besonders spannend, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, keines der heutigen Gewänder oder Textilien würde so lange überleben. Nämlich, was hat man gefunden? Leingewänder, aber auch Samen vom Lein. Und jetzt kommt's erst. Diese Sachen datiert man circa auf den Zeitraum 4000 bis 3000 vor Christus. Ich meine, klar, man darf sich jetzt bei den Leingewändern nicht erwarten, dass die so sind, wie man jetzt, wenn wir jetzt ein Jeanshemd oder was aus dem Kasten nehmen, aber ich persönlich vermute, dass wenn heutiges Gewand dieses Alter erreichen würde, vermutlich man nicht darauf schließen könnte, dass das mal eine Jean war oder was auch immer. Finde ich, muss ich sagen, wirklich spannend. In Österreich kennt man die Pflanze erst wirklich spät, und zwar seit dem Mittelalter. Da hat man dann aber schon sowohl die Fasern des Leins genutzt, als auch ihn als Nahrungsquelle verwendet. Im sogenannten Haslacher Urba von 1379 konnte man bereits schon drei Mühlen verzeichnet finden, die sich mit der Herstellung von Leinöl beschäftigt haben. Der Begriff Urba wird vielleicht einigen von euch nicht sagen, darunter versteht man ein Verzeichnis über Besitzrechte einer Grundherrschaft, also sprich so eine Art Index, wo drinnen steht, wer was wie besitzt und was das eigentlich dann macht. Und ein Gebiet hat besonders stark vom Lein profitiert, nämlich das Mühlviertel. Hier florierte die Kultivierung relativ stark, und zwar im 16. und 17. Jahrhundert. Und das Ganze brachte dann der Region einen wahrhaft starken Aufschwung. Im 16. Jahrhundert zum Beispiel war das Mühlviertel neben Böhmen, Mähren und Schlesien ein Gebiet mit äußerst großer Bedeutung für den Lein in der österreichischen Donaumonarchie. Im späten 19. Jahrhundert war Österreich, oder sagen wir mal, um es wirklich ganz präzise zu sagen, genauer gesagt, die Donaumonarchie, eines der wichtigsten Anbaugebiete für Lein, nämlich neben Russland und dem Deutschen Reich. Diese beiden, müssen wir sagen, Länder oder Gebiete waren seinerzeit die größten Anbaugebiete für Lein. Ich meine, okay, die Donaumonarchie war auch groß, aber Russland und das Deutsche Reich, glaube ich, waren noch ein bisschen größer. Man kultivierte damals übrigens 94.000 Hektar mit Lein, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr groß. Doch einige Zeit später gab es dann ein Problem, nämlich das Aufkommen der Baumwolle. Baumwolle war günstig, man konnte sie leichter verarbeiten und somit stagnierte die Produktion von Lein, weil man hatte Lein, wie ihr wisst, auch zur Textilherstellung verwendet, aber wenn das andere billiger und einfacher ist, warum sollte man beim Lein bleiben? Und im Laufe der Jahre ging die Anbaufläche immer mehr zurück und ist dann unter 5000 Hektar gefallen. Also wir waren, könnte ich reden, ursprünglich auf 94.000 und ist man unter 5000 Hektar gefallen vom Anbaugebiet. In den 1980er Jahren konnte man einen ganz dezenten Anstieg beim Leinbedarf wieder feststellen. Der Grund war einfach in den 80ern des letzten Jahrtausends, so war ja die große Ökowelle auf einmal da, und klar, da wollte man natürlich gegen die industriellen Kunstfasern und so weiter gehen und hat eben wieder auf Lein gesetzt. Aber auch das konnte eigentlich dem Ganzen nicht wirklich viel bringen. Die Leinproduktion war dennoch immer rückläufiger und rückläufiger. Vielleicht noch ein bisschen Trivia, wie man so schön sagt, zum Lein. Das Wort Lein, so vermutet man, geht auf die keltische Sprache zurück, nämlich auf das keltische Linn. Und das bedeutet in unser heutiges Deutsch übersetzt nichts anderes als Faden. Auch im Lateinischen kennt man das Ganze, nämlich als Linum usitatissimum. Und dieser Begriff verweist auf die vielfältige Nutzung der Pflanze. Das Usitatissimum bedeutet nämlich ins Deutsche übersetzt nichts anderes als am meisten genutzt. Und es gibt noch einige andere Deutungen, aber das ist, sag ich mal, die prägnanteste, die einfach am besten zum Laien passt. Und das beschreibt auch im Lateinischen somit die Vielseitigkeit dieser Pflanze. Auch in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, gibt es einige Begriffe, die auf den Laien zurückgehen. Zum Beispiel, und das finde ich besonders interessant, weil das habe ich bis dato nicht gewusst, die Fahrt ins Blaue. Die geht ja wirklich auf Laien zurück. Denn, und jetzt kommt's, früher hat man es nämlich ein bisschen anders genannt. Früher sagte man, die Fahrt zu den blaublühenden Laienfeldern. Das hat man einfach abgekürzt und ist dann bei der Fahrt ins Blaue geblieben. Im Volksmund wird das Ganze auch Flachs genannt, wie ich bereits vorher erwähnt habe. Und in Teilen von Österreich gibt es auch den umgangssprachlichen Ausdruck des Flachsens. Flachsen, wenn man flachst, heißt das nichts anderes, als man herumalbert, dass man Spaß hat. Und das geht auch wieder auf den Laien zurück, nämlich auf die Arbeit der Verarbeitung der Fasern. Die war nämlich was Gemeinsames mit vielen Leuten und das war auch sehr gesellig. Man hatte dabei wirklich viel, viel Spaß. Und von daher kommt eben dieser Begriff, dieser heutige Begriff, dass das was Lustiges ist. Es gibt dann noch einen weiteren Begriff, der auf Laien zurückgeht, nämlich das sich verhaspeln. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn man sich verhaspelt. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Faden sich nicht schön von der Haspel gelöst hat. Die Haspel zur Erklärung oder Haspel ist ein Hilfsmittel, das ich zum Auf- und Abwickeln von Fäden, Drähten, Schläuchen etc. benötige. Und wenn man da nicht aufgepasst hat und das halt nicht schön abgewickelt oder aufgewickelt hat, hat man sich halt verhaspelt. Wie der Holz sagt, nicht mehr wirklich so gemacht. Und von daher verwendet man es einfach, wenn man sich verspricht. Da verhaspelt man sich mehr oder weniger. Schauen wir uns mal den Laien heutzutage an. Jetzt haben wir viel Historisches erfahren und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie es heute so mit dem Laien ist. Heutzutage ist das Hauptanbaugebiet in Österreich eine Region, die ich schon des Öfteren erwähnt habe, nämlich das Waldviertel. Und hier kultiviert man den Laien auf ca. 321 Hektar. Weitere Anbaugebiete wären zum Beispiel das Burgenland, Oberösterreich, die Steiermark, Wien und auch Kärnten. Wien hat natürlich die kleinste Fläche von allen, weil das Gemeindegebiet von Wien jetzt nicht im Vergleich zu Steiermark, Niederösterreich, Waldviertel und so weiter nicht gerade das größte ist. Und hier kultiviert man zum Beispiel den Laien nur auf ca. 3 Hektar. Aber dennoch wird hier ordentlich kultiviert. Leinöl, das wird aber nicht im Waldviertel hergestellt, sondern das wird primär in Oberösterreich gepresst. In Österreich werden auch mehrere Sorten von Lein kultiviert. Grob kann man die immer unterscheiden zwischen Sommer-, Winter- und Springlein. Für die Herstellung von Öl wird primär auf den Sommerlein gesetzt. Und da gibt es auch wieder eine Sortenliste, die mehr oder weniger definiert, welche Arten oder Sorten man eben für die Herstellung von Öl verwenden kann. Da hat man zum Beispiel mal die Rezital, die Barbara, Hungarian Gold, Omega und die Sandra. Die werden eben für die Herstellung von Öl zugelassen. Primär wird für die Herstellung jedoch Rezital kultiviert. Klingt irgendwie wie Medizin, oder? Was meint ihr? Aber Rezital. Und das wird deswegen gemacht, weil das eine sehr, sehr ergiebige Pflanze ist. Die hat speziell große Samenkörner und da kann man einfach am meisten Öl rausholen. Eine möchte ich noch erwähnen, die aber jetzt wenig mit der Ölherstellung zu tun hat. Und das ist eine ganz spezielle Sorte, die auch einen ganz speziellen Schutz genießt, nämlich der Ötztaler Lein. Und das ist aber ein Faserlein. und kein Ölein und der kommt nur mal so selten vor und hat so spezielle Eigenschaften, dass man den eben unter einen speziellen Schutz gestellt hat, damit man die Art mehr oder weniger möglichst lange erhalten kann. Jetzt haben wir schon so viel vom Lein gehört, jetzt beschäftigen wir uns mal genauer mit dem Leinöl. Wie man vermuten kann, handelt es sich hierbei um ein wirklich reines Pflanzenöl. Es wird, wie ich es bereits zu Beginn der Folge erwähnt habe, aus den Samen gewonnen und es unterliegt natürlich dem österreichischen Lebensmittelkodex. Man versteht darin oder darunter ein reines Naturprodukt, das ohne jegliche chemische Zusätze auskommen muss. Das heißt, man darf beim Leinöl wirklich keine Konservierungsstoffe reingeben, weil dann darf es eben nicht mehr als solches gehandelt werden. Leinöl ist auch ein Öl, das man relativ schnell aufbrauchen sollte, das unbedingt lichtgeschützt gelagert werden muss und idealerweise auch ein bisschen kühler. Gewonnen wird es übrigens auf zwei Arten. Mit der Kalt- und mit der Warmpresse. Und die zwei schauen wir uns jetzt mal genauer an, weil die unterscheiden sich doch wesentlich, sowohl in der Art, wie es gemacht wird, als auch in dem Produkt, was ich daraus erhalte. Fangen wir mal mit der Kaltpressung an, würde ich sagen. Und zwar wird das Ganze mittels einer sogenannten Schneckenpresse ausgequetscht oder gewonnen, das Öl. Die ist langsam, aber schonend. Und zwar gibt es eine sogenannte Schneckenwalze, die das Ganze in einen Presszylinder reinbringt, der das dann mit geringem Druck ausdrückt. Die Geschwindigkeit von meiner Schneckenwalze hat auch großen Einfluss auf den Ertrag. Das heißt, je schneller, desto weniger Ertrag, je langsamer, je mehr Ertrag. Habe ich es ausgepresst, kommt das Öl zunächst in einen Tank, wo es mal zwischengelagert wird. Und das hat nämlich einen Grund, da sollen sich nämlich die ganzen Trübstoffe absetzen. Manche Produzenten wollen es ein bisschen schneller haben, die setzen dann auf Filter, das heißt, es wird direkt von der Presse gefiltert und gleich in die Flaschen abgefüllt. Geht natürlich schneller, ist aber nicht so, wie soll man sagen, gründlich, wie wenn ich das Ganze jetzt mehr oder weniger absetzen lasse. Das dauert halt länger, aber dafür habe ich hier auch die besten, qualitativsten Ergebnisse. Kaltpressung nennt man es deswegen, weil man hier beim Pressvorgang übrigens nur maximal 40 Grad Celsius erreicht. Würde es mehr sein, würde man nicht mehr von der Kaltpressung sprechen. Aber die Warmpressung funktioniert vom Prinzip her sowieso mal komplett anders als die Kaltpressung. Das fängt nämlich schon mal gleich nach der Ernte an. Da werden die Samen zunächst einmal getrocknet. Und zwar auf schonende Art und Weise in eigenen Dörröfen. Und zwar wird das so lange getrocknet, bis man den Wassergehalt auf 9% reduziert hat. Danach werden die Samen der Größe nach sortiert. Ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, als dass jemand sitzt und da hat ein großes Korn und das mit der Pinzette rausbiegt, ein kleineres, ein großes, ein kleines. Nein, das geht natürlich maschinell, nämlich mit 7, die unterschiedliche größere Löcher haben und da halt dann die Samen entsprechend reinfallen. Nun könnte man die Samen auf der einen Seite lagern, wenn man möchte, oder man geht einfach gleich mit der Produktion weiter. Und da werden die Leinsamen mal zunächst zu ganz, ganz feinem Mehl gemahlen. Also Leinsamenmehl stellt man daher. Dieses Mehl wird mit heißem Wasser vermengt und dann in einer Knetmaschine zu einem schönen Brei verarbeitet. Dieser wird dann herausgenommen und goldbraun geröstet. Und dieser geröstete Brei und Anführungszeichen wandert dann in eine hydraulische Presse, wo das Ganze dann unter hohem Druck ausgepresst wird. Das Ganze ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ein nicht so schonendes Verfahren. Es werden hier Temperaturen von 70 bis 90 Grad Celsius erreicht. Und ja, man hat halt dafür mehr Gewinn bei diesen Verfahren. Dafür ist aber die kaltgepresste Variante die gesündere Variante. Man enthält mehr Nährstoffe, mehr Geschmacksstoffe und auch mehr essentielle Fettsäuren als bei den warmgepressten Ölen. Wie ich vorher kurz erwähnt habe, bei der Warmpressung ist hingegen die Ausbeute höher, weil da habe ich nämlich den Vorteil, dass ich meinen Samen mehrfach pressen kann. Geht bei der Kaltpressung nicht, nur bei der Warmpressung. Wenn ich da einen Pressvorgang gemacht habe, kommt dieser unter Anführungszeichen Kuchen nochmal in die Presse und die drückt nochmal an und da kann ich noch ein bisschen Öl rausholen. Also man bringt einfach mehr raus. Aber generell ist es ja bei Ölen so, dass die kaltgepressten Varianten immer die aromatischeren und die gesünderen Varianten sind. Ich habe zum Beispiel in meiner Ölverkostung bei einer steirischen Ölmühle ein raffiniertes Sonnenblumenöl und ein kaltgepresstes verglichen. Und man glaubt es nicht, was für einen tollen Geschmack Sonnenblumenöl haben kann. Also wirklich, wirklich toll. Aber kommen wir zurück zu unserem Leinöl. Wie bereits erwähnt, ist es ein sehr, sehr wertvolles Öl. Und es kommt eben daher, weil es einen sehr, sehr hohen Gehalt an den ungesättigten Omega-3-Fettsäuren hat. Und die sind halt für unseren Körper besonders wichtig und besonders gut. Außerdem besitzt dieses Öl ein ideales Verhältnis zwischen den Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Der Omega-3-Anteil ist hier höher und das ist auch für unseren Körper wesentlich besser. Es wirkt äußerst positiv auf unseren Magen-Darm-Trakt, aber auch auf unser Gehirn, unser Gewebe, die Netzhaut und das Herz. Und es kommt daher, da Leinöl einen hohen Gehalt von Alpha-Linolsäuren hat. Und die wirken sich eben besonders auf diese Teile unseres Körpers besonders positiv aus. Weiters ist es in Summe auch sehr cholesterinsenkend. Also wenn ihr Probleme mit eurem Cholesterinspiegel habt, könnt ihr Leinöl konsumieren. Das sollte euch helfen in der Hinsicht. Und es hat auch einen positiven Einfluss bei chronischen Entzündungen. Das konnte auch schon wissenschaftlich nachgewiesen werden. Also ihr seht, das Leinöl ist wirklich sehr, sehr gesund. Wäre eigentlich ideal, wenn man seine Speisen mit diesem Öl durchaus ein bisschen ergänzt oder erweitert oder verfeinert. Den Geschmack, wie bereits eingangs erwähnt, muss man halt mögen. Da ist Leinöl schon sehr, sehr eigen. Ich persönlich würde euch den Tipp geben, wenn ihr in der Nähe eine Ölpresse habt, sie zufälligerweise Leinöl produziert, geht dorthin und kostet es mal. Normalerweise ist es bei solchen Mühlen immer möglich, das Öl auch zu kosten. Alternativ könnt ihr auch in eigene Geschäfte gehen, die hauptsächlich mit Öl und Essig handeln. In Wien findet man es zum Beispiel etwas in der Adam Naschmarkt. Da wird das weniger unter Anführungszeichen frisch abgefüllt. Da hat man immer die Möglichkeit, das Ganze zu kosten. Also wie gesagt, wenn ihr den Geschmack vom Leinöl noch nicht kennt, am besten vorher kosten. Wäre wirklich schade, wenn ihr euch so ein kleines Flascherl, das durchaus ein bisschen mehr kostet, kauft und dann schmeckt es euch nicht und es steht zu Hause nur rum. Das wäre bei diesem Öl, finde ich, wirklich schade. Gut, dann würde ich sagen, genug der grauen Theorie, kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich euch etwas Einfaches und ganz, ganz Typisches für das Mühlviertel vorstellen, nämlich Mühlviertler Leinöl-Erdäpfel. Das ist ein Gericht, das ihr auf der einen Seite als Hauptspeise essen könnt, aber es wird auch gern als Beilage verwendet für Fleisch oder auch vegetarische Gerichte. Und zwar benötigen wir für 2 bis 3 Personen in etwa 1 Kilogramm Erdäpfel festkochend, eine Zwiebel, 150 Milliliter Milch, einen Becher Sauerrahm, etwas gemahlenen Kümmel, Petersilie gehackt, frisch oder aus dem Tiefkühler, Salz, etwas Butter und last but not least natürlich Leinöl. Die Erdäpfel müssen wir zunächst schälen und anschließend in Salzwasser kochen. Danach geben wir sie raus, lassen sie ein bisschen abkühlen, denn wenn wir Erdäpfel zu heiß schneiden, kann es passieren, dass die zu bröckeln beginnen und man keine schönen Scheiben bekommt. Und wenn sie da ein bisschen ausgekühlt sind, wird das Ganze einfach mal feinblättrig geschnitten. In der Zwischenzeit können wir mal unseren Zwiebel schälen und ihn kleinwürfelig schneiden. Danach erhitzen wir eine Pfanne, geben etwas Butter hinein, die wir schmelzen lassen. Und in dieser geschmolzenen Butter dünsten wir unseren Zwiebel mal schön glasig. Danach geben wir die Milch dazu und lassen das Ganze mal kurz aufkochen. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eine Mikrowelle habt, könnt ihr die Milch in der Mikrowelle ein bisschen vorerhitzen. Hat den Vorteil, dass das Ganze im Nachhinein beim Aufkochen nicht so schnell anbrennt oder nicht so leicht anbrennt, sagen wir mal so. Wer keine Mikrowelle hat, kann es natürlich auch kalt reingeben oder am besten stellt es, bevor ihr die Erdäpfel kocht, die Milch schon raus, damit es einmal Zimmertemperatur annehmen kann. Wenn das Ganze aufkocht, kommen die Erdäpfelscheiben dazu und die rühren wir mal vorsichtig unter. Danach würzen wir das Ganze mit Kümmel und Petersilie. Da überlasse ich euch, wie viel ihr nehmen wollt. Das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Nun nehmen wir den Sauerrahm und rühren den ganzen unter. Wenn wir das gemacht haben, schmecken wir es mit Salz ab und nehmen das Gericht einmal vom heißen Herd. Jetzt denkt ihr, der hat doch was vergessen, das Leinöl fehlt doch noch. Nein, habe ich nicht vergessen, das gehen wir ganz zum Schluss drauf. Denn ich habe euch ja gesagt, man sollte das Leinöl ja nicht unbedingt erhitzen oder wie sie zum Braten verwenden oder so. Und darum gehen wir das zum Schluss drauf. Und da gebt ihr einfach Leinöl nach Belieben drüber. Ich persönlich würde mal empfehlen, gebt es lieber am Anfang weniger rein. Und dann kann sich ja jeder noch ein bisschen nachnehmen, weil vielleicht willst du einen ein bisschen intensiver mit Leinöl-Geschmack und der andere nicht so intensiv haben. Auf alle Fälle, wenn ihr es drüber gegeben habt, einfach unterrühren, danach anrichten, vielleicht ein bisschen Petersilie drüber streuen und dann könnt ihr es auch schon servieren. Ich sage, das Gericht ist halt eher etwas, wenn man den Leinöl-Geschmack mag. Wenn man den liebt, dann kann ich es euch wirklich nur empfehlen, das Ganze nachzukochen. Ansonsten könnt ihr auch ein Kürbiskernöl nehmen. Schmeckt auch sehr, sehr gut, kann ich euch sagen. Aber die gesündeste Variante ist natürlich die mit dem Leinöl. Somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt zum Leinöl, zum Gericht, dann könnt ihr mir die natürlich jederzeit gerne schicken. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.